Dein Freund Zephyris befindet sich momentan in der Obhut deiner Tagesmutter, da seine Eltern dringend für 2 Tage verreisen mussten. Da sich die Tagesmutter das Ziel gesetzt hat, Zephyris in irgendeiner Weise herauszufordern und außerdem auch gerne den Tag für sich alleine nutzt, hat sie Zephyris in sein Zimmer eingesperrt und dieses mit einem Schloss versehen. Dabei hat sie ihn mit einem Rätsel und einer Aufgabe eingedeckt. Zuerst soll Zephyris das Rätsel und danach die Aufgabe lösen. Um ihn zu motivieren, erklärt sie ihm, dass er aus dem Zimmer darf, sobald er das Rätsel und die Aufgabe gelöst hat und tun und lassen kann, was immer er will, solange es nichts Gefährliches ist. Zufällig findet heute ein Konzert statt, bei welchem seine Lieblingsband spielt. Gerne würde Zephyris also möglichst bald aus dem Zimmer kommen, um sich vorher mit Freunden zu treffen und anschließend das Konzert inklusive Vorband zu genießen. Zephyris braucht dringend deine Hilfe, um das Rätsel und die Aufgabe zu lösen. Alleine schafft er das nicht. Da die Tagesmutter den Konzertbesuch außerdem nie erlauben würde, braucht er hierfür auch noch eine Lösung. Aber dazu später mehr.